Figarinos Kinderhörspiel. Einen schönen ersten Advent wünscht Frank Dierich und damit herzlich willkommen zum Kinderhörspiel, in dem wir uns heute in die unendlichen Weiten des Weltalls begeben. Das Raumschiff Meridian ist unterwegs, um unbekannte Kometenfelder zu erforschen. Gerade aber, als die Besatzung die geglückte Expedition feiern und den Rückflug zur Erde antreten will, fallen die Triebwerke aus. Damit könnte sich der Weg zurück zur Erde um Jahre verzögern. Dafür würden allerdings Lebensmittel und Sauerstoff nicht ausreichen, zumindest nicht für alle vier Raumfahrer an Bord. Sollen drei der Astronauten ihr Leben opfern, um wenigstens einem von ihnen die Heimkehr zu ermöglichen? Und wenn, wer sollte das sein? Die Mannschaft steht vor schier unlösbaren Fragen. Aber vielleicht kommt ja von irgendwoher für alle eine Rettung. Wir bringen ein utopisches Hörspiel von Carlos Rasch unter Mitarbeit von Heiner Müller. Sierra an Meridian. Gleich wird die Sonne auf dem Sichtschirm erscheinen. Tetüs, wie lange haben wir sie nicht gesehen? Sicher wird sie so aussehen, wie sie immer ausgesehen hat, Lunysia. Verschwende deine Gefühle nicht an einer Rechenmaschine. Seine Messungen sind ihm wichtiger. Oh, ich höre, dass es dir wieder gut geht, Suglup. Gut. Es ginge uns besser, wenn wir wieder auf der Erde wären. Wieder Boden unter den Füßen haben, festen Boden. Wer hat kein Heimweh? Heimweh? Ich brenne darauf, wieder auf der Erde zu sein. Ach, mit einer Pfütze wäre ich zufrieden, mit einem Schlammloch. Sei still. Man soll hier draußen im All nicht von der Erde sprechen. Sieh auf den Sichtschirm. Gleich werden wir die Sonne sehen. Unser Raumschiff schwenkt schon. Da ist sie. Klein und hell. Sie ist schön. Und weit. Nicht mehr lange. Hier, Kommandant. Lunysia? Hier, Lunysia. Was ist Akarsu? Sende den Funkspruch ab, Nysia. Melde der Erde unsere Umkehr. In 5 Minuten beginnt der Rückflug. Ich komme gleich mit dem neuen Lenkprogramm für den Steuerautomaten. Schnallt euch schon an. Ist das Triebwerk klar, Suglup? Das Triebwerk ist klar, Kommandant. Endlich. Funkspruch läuft. Ich sende. Hier Meridian. Hier Meridian. Haben Randzone des Sonnensystems erreicht. Auftrag erfüllt. Kometenwolke gefunden. Kehren um und fliegen wieder heimwärts. Gruß der Erde. In 6 Stunden kommt der Funkspruch an. Dann weiß die Erde, dass wir kommen. Alles in Ordnung, Kinder? Alles in Ordnung, Kommandant. Ich wollte, wir wären auch in 6 Stunden auf der Erde. Du bist zu ungeduldig, Nysia. Wem die Sonne scheint, dem geht auch die Erde nicht verloren. Wenn wir das Umkehrmanöver geschafft haben, werden wir feiern. Wir haben allen Grund dazu. Die Kometenwolke ist gefunden, der Forschungsauftrag ist erfüllt. Hey, Tetüs, die Wissenschaft hat Pause. Schalte deinen Messschirm ab und setz dich in den Steuersessel. Schnall dich an, Tetüs. Der Steuerautomat ist eingeschaltet, der Rückflug beginnt. Geht in Ordnung. 8, 7, 6. Achtung, Triebwerk setzt ein. 3, 2, 1, 0. Was ist los, Kommandant? Hast du das Triebwerk wieder abgeschaltet? Nein, eine Störung. Ich versuche es noch einmal. Achtung. 3, 2, 1, 0. Das Triebwerk! Es springt nicht an! Es ist bestimmt nur ein kleiner Defekt, der nichts bedeutet. Er wird bald gefunden sein. Wann ist bald? Soll ich dir sagen, was bald sein wird, wenn das Triebwerk nicht anspringt? kleiner Defekt. Hör auf so. Da wisst ihr denn, was das bedeutet? Wir können nicht umkehren. Schweig. Mach keine Panik. Es kann sich nur um eine geringe Verspätung handeln. Ich habe euch gewarnt. Wir hätten früher umkehren sollen. Wir hätten nicht so weit fliegen dürfen. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Wir werden bald alle aufhören. Alle. Was redest du? Wir waren verpflichtet, weiterzufliegen. Es war unsere Chance, der Erde endgültig Klarheit über die Kometenwolke zu bringen. Der Erfolg hat uns recht gegeben. Wenn in einigen Jahren die ersten lichtschnellen Photonenschiffe zu benachbarten Welten starten, werden sie dort nicht hineinrasen. Und wir sind jetzt steuerunfähig. Du bist zu dicht an das Kometenfeld herangeflogen. Seine Meteoriten werden uns vernichten. Wie sollen wir ihnen denn ausweichen ohne Triebwerk? Still! Merkwürdig. Der Reaktor arbeitet und liefert dem Triebwerk Energie. Da. Jetzt wird seine Leistung schwächer. Die Kernspaltung sinkt noch weiter ab. Kaum noch Zeigerausschläge. Was sagst du da? Der Reaktor arbeitet? Ja, vielleicht. Vielleicht ist er nur gehemmt. Wir müssen ihn schocken, Kommandant. Zieh die Nothebel. Nein. Die Notschaltung ist für den Katastrophenfall. Das ist zu gefährlich. Die Beschleunigung, die einsetzt, wenn ich den Nothebel ziehe, ertragen wir gerade noch. Das weißt du auch, Suglub. Und von einer Katastrophe sind wir noch weit entfernt. Eine geringe Verspätung, ein kleiner unbedeutender Defekt, was? Wie weit sind wir denn noch entfernt von einer Katastrophe, Kommandant? Wie nahe willst du sie denn noch haben? Wir müssen sofort das Triebwerk einschalten. Wir sind viel zu weit geflogen, das steht fest. Wir hätten schon längst zurückfliegen sollen. Zusammen mit den beiden anderen Expeditionsschiffen hätten wir zurückfliegen sollen. Jetzt kann uns niemand mehr helfen. Wir müssen das Triebwerk einschalten. Und wenn du es nicht tust, dann werde ich den Nothebel ziehen. Das wirst du nicht tun. Reiß dich zusammen. Du bist der Ingenieur. Deine Aufgabe ist es, den Schaden zu suchen und zu beseitigen. Du wirst ihn nicht finden, wenn du nicht die Ruhe bewahrst. Du brauchst dich jetzt nötiger als wir. Warum ist es denn meine Aufgabe, den Schaden zu beseitigen? Der Schaden wäre nicht entstanden, wenn wir rechtzeitig umgekehrt wären. Ich war dagegen, dass wir weiterfliegen. Du bist der Ingenieur. Aber ich glaube nicht, dass du deine Arbeit zuverlässig tun kannst jetzt. Du würdest den Schaden vielleicht nur noch größer machen. Ich werde sie für dich übernehmen, bis du dich wieder beruhigt hast. Ich werde dich begleiten. Wie du willst. Gehen wir. Tethys? Ja, Nysia? Manchmal verstehe ich dich wirklich nicht, Tethys. Der Reaktor hat versagt. Wir treiben immer weiter ab ins All. Die Sonne wird immer kleiner auf dem Sichtschirm. Sie ist schon keine Scheibe mehr, nur noch ein Punkt. Und du beschäftigst dich mit einer Strahlenforschung, als ob nichts geschehen wäre. Und was sollte ich nach deiner Meinung tun? Vielleicht ist es besser, du gehst mit ins Heck und hilfst dem Kommandanten. Ich bin nicht sicher, dass er sich auf Suglub schon wieder verlassen kann. Und wenn er allein arbeiten muss, ist er der Reaktorstrahlung länger ausgesetzt. Du siehst Gespenster, Lunisia. Was kann ihm im Schutzanzug schon passieren? Ich weiß nicht. Aber er ist nicht gesund. Er weicht mir aus. Er erfindet immer neue Ausreden, wenn ich ihn zu einer Untersuchung bitte. Ich mache mir Sorgen um ihn. Hör zu, Lunisia. Ich muss dir jetzt etwas sagen. Du wunderst dich, warum ich hier am Messschirm sitzen bleibe, als wäre nichts geschehen. Es ist etwas geschehen, Nysia. Es geschieht noch. Hört nicht auf und es geschieht auf dem Messschirm. Wir sind näher an der Katastrophe, als ihr glaubt. Du, Ak-Arsu und Suklub, der sie am meisten fürchtet. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht mehr Angst habe als Suklub. Wer weiß, fürchtet mehr. Und ich wollte, ich hätte geschwiegen oder du könntest vergessen, was ich gesagt habe. Vergiss es. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist meine Befürchtung grundlos. Wahrscheinlich ist sie es wirklich. Ja, ich bin sicher, dass ich mich geirrt habe. Was für eine Befürchtung, Tethys. Was für eine Katastrophe. Du musst es mir sagen. Meine Geräte zeigen einen Strom unbekannter Kernteilchen im Kosmos um uns herum an. Ich vermute, dass es Sigma-Tau-Teilchen sind. Niemand konnte sie bisher nachweisen. Sie wirken wie ein Moderator. Sie dämpfen atomare Prozesse, ja, sie können sie sogar ersticken. Ein konzentrierter Strahl davon würde wahrscheinlich schwarze Löcher in die Sonne bohren. Wenn wir aus diesem Teilchenstrom nicht herauskommen, werden wir unser Triebwerk nicht mehr anlassen können. Nie mehr. Du musst es dem Kommandanten sagen, Titus. Wenn ich mich nun aber irre. Ich will mir erst Gewissheit verschaffen. Deshalb muss ich auch hier bleiben und meine Messgeräte beobachten. Vielleicht ist dann der Reaktor gar nicht defekt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Teilchenstrom die Ursache der Störung. Sieh her. Es ist, als wenn wir in einen Richtstrahl hineinfliegen. Diese Kurve auf dem Messschirm ist typisch dafür. Und der Teilchenstrom wird immer dichter. Bald sind wir im Zentrum. Wir müssen versuchen, herauszukommen aus dem Teilchenstrom. Je dichter, umso gefährlicher für uns. Noch könnten wir das Triebwerk gewaltsam anlassen mit der Notschaltung. Du musst es dem Kommandanten sagen. Warte. Ich habe eine neue Vermutung. Die Strahlung pulst in so sonderbaren Intervallen. Sie wiederholen sich mehrmals und kehren dann in einer abgewandelten Reihenfolge wieder. Wie Funkzeichen, nicht wahr? Ja, so ähnlich. Ich werde das Funkgerät auf Empfang schalten. Was ist das? Musik. Wunderbar. Musik von der Erde. Von der Erde? Kaum. Also, aus dem Weltraum? Ja. Aber wer sendet sie? Ich weiß es nicht. Wir müssen im Teilchenstrom bleiben, damit wir es feststellen können. Im Richtstrahl bleiben. Weißt du, was du da sagst? Sterben für eine Musik aus dem Weltraum. Ich werde mit der Richtantenne nach dem Sender suchen. Du hast recht. Vor uns hat kein Mensch diese Funkzeichen empfangen, diese Musik gehört. Wir sind die Ersten. Und vielleicht sind wir auch die Letzten. Eine Funkbrücke kann abgebrochen werden, ein Stern kann aufhören. Dann wird nie ein Mensch erfahren, wer diese Zeichen ausgesendet hat. Welche Wesen auf welchem Stern. Wir haben die Chance, es zu erfahren. Heißt das nicht, dass wir die Pflicht haben, alles daran zu setzen? Schließlich haben wir gewusst. Der Flug ist kein Spaziergang. Und wir sind freiwillig hier. Niemand hat uns gezwungen. Wenn wir die Erde nicht wiedersehen, unsere Information wird ankommen. Und wer kann voraussehen, was eine Information bedeuten kann für die Erde, für die Menschen? Wer weiß, ob nicht einmal das Leben davon abhängt, das Leben auf der Erde. Wir wissen so viel, dass wir keine Chance auslassen dürfen, mehr zu wissen. Aber wir können nicht allein entscheiden. Wir sind vier. Wir haben den Reaktor und das Triebwerk überprüft. Es ist alles in Ordnung. Der Fehler muss in der Programmsteuerung, muss beim Steuerautomaten liegen. So und ich kommen zurück. Gleich wie die Entscheidung ausfallen wird, habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe, Nysia? Du hast es mir noch nicht gesagt, aber ich weiß es. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast, Titus. Die Antenne reagiert. Sie zeigt die Richtung an. Der Funkstrahl? Er kommt von der Sonne Tau Ceti. Was sagst du, Nysia? Signale vom Tau Ceti? Kommandant, wir haben unbekannte Funkzeichen empfangen. Unsere Meridian ist in einen Richtstrahl aus Sigma-Tau-Teilchen geraten. Es sind wahrscheinlich diese Signale und diese Strahlung, die unseren Reaktor fast gelöscht haben. Dann müssen ja dort auf einem Planeten verstandbegabte Lebewesen wohnen. Ganz sicher. Und sie müssen von hoher Intelligenz sein. Ja. Schon lange hat man bei uns auf der Erde vermutet, dass hochbegabte uralte Kulturen und Zivilisationen von Lebewesen die kosmischen Abgründe zwischen ihren Welten mit Funkbrücken einer uns noch unbekannten Strahlung überbrücken. Wir scheinen in eine solche Nachrichtensendung geraten zu sein. Wie weit ist die Sonne Tau Ceti von uns entfernt? Nur 11 Lichtjahre. Wir müssen die Signale entziffern. Das wird schwer möglich sein. Dazu brauchen wir große Elektronenhirne und die haben wir nicht an Bord. Vielleicht ist die Sendung für uns Menschen bestimmt. Vielleicht wissen sie bei Tau Ceti, dass wir existieren und wo. Ich glaube es nicht. Denn dann würden sie ihren Sendestrahl direkt auf die Sonne richten und nicht am Sonnensystem vorbeileiten. Mir scheint er eher auf ein fernes Sternsystem im Innern unserer Milchstraße gerichtet zu sein. Ich glaube nicht, dass sie von uns etwas wissen auf dem Tau Ceti. Umso wichtiger ist es, dass wir die Nachrichten aufnehmen und speichern. Entziffert werden können sie später auch ohne uns. Die Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Die Informationen sind unwiederbringlich. Darf ich dich daran erinnern, dass unser Leben auch eine einmalige Gelegenheit ist? Zum Teufel mit diesem Tau Ceti! Ich will die Erde wiedersehen, verstehst du? Das wollen wir alle. Beruhige dich, Suglub. Was ist mit dir, Akazu? Du siehst krank aus. Ich bin ein bisschen angestrengt. Na, wenn schon, ich bin der Kommandant und ihr habt mir euer Leben anvertraut. Also mache ich mir ein wenig Sorgen. Ist das vielleicht ein Wunder? Entscheiden wir uns also. Noch können wir die Meridian aus dem Richtstrahl führen mit der Gefahrenschaltung. Das heißt, auf Informationen verzichten, deren Bedeutung nicht abzusehen ist. Nicht jetzt und nicht von uns allein. Wenn wir uns für die Informationen entscheiden, entscheiden wir uns vielleicht gegen uns selber. Vielleicht können wir in 5 Minuten aus dem Richtstrahl nicht mehr heraus. Wir können nicht voraussagen, ob die Intensität der Strahlung nicht noch zunimmt. Vielleicht hört sie auch auf in 5 Minuten. Vielleicht sind die Informationen bedeutungslos. Das heißt, 4 Leben gegen eine wissenschaftliche Entdeckung. Vielleicht aber setzen wir auch 4 Millionen Leben aufs Spiel, wenn wir auf die Entdeckung verzichten. Zieh den Nothebel, Soglub. Nein, warte noch. Es geht nicht. Das dürfen wir nicht. Wir müssen es riskieren. Ein Einschlag! Schutzanzüge anlegen. Der Roboter. Raumschiff angeschlagen. Tank 2 und 3 leck. Wasserstoff läuft aus. Hast du den SOS-Ruf und die Peilsignale ausgestrahlt, Nysia? Ja, Kommandant. Es kann sein, dass man uns nicht gehört hat. Sende noch einmal. Nein, wir müssen noch warten, Soglub. Und jetzt mit Energie sparen. Wir dürfen höchstens alle 20 Tage einmal senden. Wie viel Wasserstoff ist noch in den Tanks? Wir haben durch das Leck über die Hälfte des Vorrates verloren. Das bedeutet, dass wir nicht die notwendige Rückkehrgeschwindigkeit erreichen werden. Das bedeutet, dass die Meridian nicht in 3, sondern erst in 8 oder 9 Jahren die Erdbahn kreuzen wird. Das kann nicht sein. Wie sollen wir denn das durchstehen? Ich sagte, die Meridian wird die Erdbahn erst in 8 oder 9 Jahren erreichen. Aber wir leben dann schon lange nicht mehr. Man wird uns Hilfe entgegenschicken. Wir begegnen ihr frühestens in 4 Jahren, wenn man uns nicht verfehlt. Die Lebensmittel aber reichen nur für 3 Jahre. Vielleicht brechen unsere beiden anderen Expeditionsschiffe ihren Rückflug ab und bringen uns Hilfe. Die Sierra und die Callisto. Das glaube ich nicht. Sie müssen darauf bedacht sein, die Erde rechtzeitig zu erreichen. Ihre Vorräte sind schneller zusammengeschmolzen als bei uns. Einer von uns muss lebend durchkommen. Die Kometenkarte und die Zeichen vom Tau Ceti müssen unbedingt zur Erde gelangen. Wie meinst du das? 3 von uns müssen sterben, damit dieser eine überleben kann. Er braucht unseren Anteil an Luft und Lebensmitteln. Wen schlägst du vor? Ich dachte an Tütüs. Er ist der jüngste und gesündeste von uns allen. Er könnte auch am besten helfen, besser als wir, die Zeichen vom Tau Ceti zu enträtseln. Ich war es, der euch davor gewarnt hat, weiterzufliegen und die Kometenwolke zu suchen. Euer Wille war es nicht, rechtzeitig mit der Sierra und der Callisto umzukehren. Warum soll ich dafür büßen? Hier geht es nicht um Schuldige und Unschuldige. Wir sind Forscher und Weltraumfahrer. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Was sagst du, Titus? Wir müssen alle durchkommen. Ein solcher Entschluss, nur einen bis zur Erde zurückzubringen, darf erst gefasst werden, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Wir müssen abwarten, welche Hilfe uns die Erde ankündigt. Ein Funkspruch wird nicht lange auf sich warten lassen. Aber der Weg zur Erde wird dadurch nicht kürzer. Unser Treibstoffvorrat nicht größer. Die letzte Entscheidung wird uns nicht abgenommen. Kein Mensch hat das Recht zu einer solchen Entscheidung. Kein Mensch ist wertvoller als ein anderer. Warum, Titus? Weil ihr die Funksignale vom Tau Ceti schneller entziffern kann als ich? Als wir? Und was liegt daran? Mit jeder neuen Kenntnis wird eine neue Unkenntnis entdeckt. Jedes neue Wissen öffnet uns die Augen für eine neue Unwissenheit. Das habe ich gelernt aus unserer Reise im Kosmos. Und ich soll mein Leben wegwerfen für ein Stück Wissen mehr? Warum? Du hast dich also entschieden. Für dich. Kein Mensch ist wertvoller als ein anderer, einverstanden. Aber eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Entscheidungen, das weißt du. Wir haben eine Aufgabe übernommen. Die möglichen Konsequenzen waren uns bekannt, dir auch. Wir können unser Einverständnis nicht zurücknehmen. Jedes Stück Wissen mehr ist ein Stück Verantwortung mehr. Für jeden Einzelnen. Das kannst du auch nicht zurücknehmen. Wenn wir unsere Tagesration halbieren, können wir alle durchkommen. Spätestens zwischen Jupiter- und Marsbahn treffen wir auf Raumschiffe. Dort operieren im Trümmergürtel die Flottillen der Asteroidenjäger. Wir begegnen ihnen spätestens in 6 Jahren. Gut. Warten wir den Funkspruch von der Erde ab. Hat die Strahlung aufgehört? Ja, der Richtstrahl ist am Erlöschen. Tau Ceti scheint die Sendung beendet zu haben. Vor 2 Stunden habe ich die letzten klaren Signale empfangen. Die ganze Sendung ist vollständig aufgenommen. Und der Reaktor? Arbeitet wieder normal. Wir sollten schnell handeln. Also alles klar. Plätze einnehmen, wir starten das Umkehrmanöver. Ich schalte den Steuerautomaten ein. Triebwerk leistet halbe Kraft. Achtung! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Suglub? Du? Ich komme dich ablösen. Deine Steuerwache beginnt erst in 4 Stunden. Ich kann nicht schlafen. Du solltest Kräfte sparen, statt im Schiff herumzuwandern. Titus und Ak-Arsu sind disziplinierter. Glaubst du, ihnen fällt es leicht, sich zur Ruhe zu zwingen? Sie würden lieber Beobachtungen machen, Aufzeichnungen auswerten, Berechnungen anstellen. Und wäre es nur, weil es sie auf andere Gedanken bringt. Aber das kostet Luft. Und davon haben wir am wenigsten. Nysia, du sprichst immer nur als Ärztin. Sprich doch wenigstens einmal als Frau zu mir. Werden dir die Stunden der Steuerwache nicht lang allein? Doch. Die Stunden dehnen sich unendlich. Erinnerungen, Hoffnungen, Fragen tauchen auf. Denkst du, ich kenne das nicht so, Glub? Aber wir müssen damit fertig werden. Was wirst du tun am ersten Tag auf der Erde? Gehen. Gehen, bis mich meine Füße nicht mehr tragen. Und am liebsten mit dir. Ja, über eine Wiese zum Beispiel, auf einen Wald zu. Mit mir? Ja, Nysia. Kannst du dir einen Wald vorstellen? Erst ganz nah. Die Stämme der Kiefern leuchten im Sonnenlicht. Ich liebe das warme Braun ihrer Borke. Als Junge habe ich oft halbe Tage lang im Wald gelegen und in den Himmel hinaufgesehen. Höre, Nysia, wenn nun kein Funkspruch von der Erde kommt, wenn man uns nicht helfen kann, wenn nur einer von uns weiterleben darf. Was ist dann? Was willst du? Nysia, wir beide dürfen nicht sterben. Ich werde für Nahrung und Sauerstoff sorgen. Und du musst das andere tun. Verstehst du mich? Du bist Ärztin. Du könntest das so einrichten, dass sie es nicht merken. Es ist doch ohnehin ihr Wille, sich zu opfern. Was bist du für ein Mensch? So etwas nur zu denken. Niemals werde ich das tun. Niemals. Geh! Ich hatte deine Anteilnahme für echt gehalten. Ich habe davon geträumt, nicht nur den ersten Tag auf der Erde, nein, mein ganzes Leben wollte ich mit dir verbringen. Aber du behandelst mich wie ein krankes Kind. Ich bin aber kein Kind. Ich bin doch nicht krank. Ich bin ein normaler Mensch, ein Mann. Und ich will leben. Ich will auf die Erde zurück, um jeden Preis. Um jeden Preis, hörst du? Tethys ist eine Denkmaschine. Ihm ist es doch gleich, ob er die Sonne wieder sieht oder nicht. Und Ak-Arsu ist krank. Er wird sowieso sterben. Was sagst du da? Willst du das etwa nicht bemerkt haben als Ärztin? Aber ihr steckt ja alle drei unter einer Decke. Besonders du und Titus. Hör auf, Suglub! Ach, dachtest du denn, ich bin blind und sehe nichts? Um Titus geht es dir, um nichts weiter. Das ist nicht wahr, so. Das stimmt nicht. Mir und Ak-Arsu willst du Sand in die Augen streuen. Wir sollen uns opfern. Wenn wir uns freiwillig umgebracht haben, wirst du von den Toten auferstehen. Du wirst schon wissen, wie man so etwas macht. Wie man andere täuscht. Du und Tethys. Ja, ihr wollt auf meine Kosten leben. Ihr wollt... Schweig! Tethys! Tethys, sag ihm, dass das alles nicht wahr ist. Soglub, glaub mir. Glaub mir, komm her so. Du musst dich beruhigen. Ich gebe dir... Du willst mich gleich umbringen, was? Nimm Vernunft an, Soglub. Du redest Unsinn. War ich nicht dagegen, dass sich nur einer von uns bis zur Erde durchschlägt? Habe ich nicht selbst gesagt. Wir müssen alle durchkommen. Es muss eine Möglichkeit geben. Wir werden durchkommen, Soglub. Nimm dich zusammen. Wenn jeder die Nerven verlieren wollte, was soll der Kommandant von dir denken? Ak-Arsul wird es noch bitter bereuen, dass er nicht mit der Sierra und der Callisto zusammen umgekehrt ist. Ich weiß jedenfalls, woran ich bin. Und ich werde auch wissen, was ich zu tun habe. Was meinst du damit? Wie ich es gesagt habe. Alles zu seiner Zeit. Ak-Arsu ist Wissenschaftler und Forscher. Ihm ist die Entscheidung, weiterzufliegen, nicht leicht gefallen. Er hat es sich lange und gründlich überlegt. Aber kein vernünftiger Mensch wird, wenn er einen so weiten Weg zurückgelegt hat, kurz vor seinem Ziel aufgeben. Und nur dadurch haben wir die Kometenwolke gefunden und den Expeditionsauftrag erfüllt. Und ein Weg zur Erde, zu Club, wird sich nun auch noch finden. Wir sind nicht vergessen und auch nicht abgeschrieben. Du bist ein unverbesserlicher Phantast. Und Ak-Arsu ist ehrgeizig, das ist alles. Und ich soll für euren Wahnsinn büßen. Der Kommandant hat damals nicht allein entschieden. Wir waren alle vier dafür, weiterzufliegen. Und die Entscheidung war richtig. Ich war dagegen von Anfang an. Jetzt Schluss damit. Über mein Leben kann niemand verfügen. Nur ich allein. So ist es, Soglub. Es kann nur unsere freie Entscheidung sein, dass einer überlebt. Auch du musst dich frei entscheiden, Soglub. Niemand wird dich zwingen. Ich will die Erde wiedersehen. Ist denn das so schwer zu begreifen? Wir alle lieben unser Leben. Aber bedenke auch das. Es gibt auch für den einen keine Garantie, dass er durchkommt. Und vergiss nicht, dass er allein wäre. 8 oder 9 Jahre lang allein mit den toten Kameraden. Ich werde auch das noch bedenken, Tethys. Die Dunkelheit, die Schwärze ringsum hat ihn krank gemacht. Wir müssen gut auf ihn Acht geben, sonst... Nicht nur Acht geben. Vorsehen müssen wir uns vor ihm. Aber was ist mit Ak-Arsu? Ich fürchte, es geht ihm schlecht. Er entzieht sich in letzter Zeit völlig meiner Kontrolle. Wir müssen wissen, was ihm fehlt, ob er wirklich krank ist. Geh weg ihn. Lass dich nicht von ihm abweisen. Ich übernehme deine Steuerwache. Der Lift. Das wird Ak-Arsu sein. Könnt ihr mir sagen, wo Soglub steckt? Er war bis vor kurzem hier bei uns in der Steuerzentrale. Vor einigen Minuten ist er gegangen. Wo er jetzt zu finden ist, wissen wir nicht. So. Dann werde ich es euch sagen. Soglub hat sich im Kühlraum bei den Lebensmitteln eingeschlossen. Ich sah ihn hineingehen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er die Schließautomatik zerstörte. Er ist wahnsinnig geworden. Er muss ersticken. Er hat sich den Raumanzug angezogen. Ihr habt mit ihm gestritten, wie? War das notwendig? In einer Situation wie jetzt müssen wir einig sein. Der Kosmos lässt nicht mit sich spaßen. Jeder fehlende Mann ist eine Niederlage für uns. Er hat Nysia beleidigt. Er hat von uns gefordert, dass wir ihn überleben lassen. Die Auseinandersetzung war unvermeidlich. Dann hättet ihr ihn nicht aus den Augen lassen dürfen. Was nun? Er hat Lebensmittel und Sauerstoff. Mehr als genug. Und was wird mit uns? Vorläufig können wir noch von der Trockennahrung leben. Von unserer kleinen Plantage. Und von den chemischen Nährstoffen. Ich werde mit ihm über Bordfunk sprechen. Vielleicht besinnt er sich. Ich fürchte... Er hat wirklich den Verstand verloren. Wir müssen die Wand sprengen und uns gewaltsam Zugang zu den Lebensmitteln verschaffen. Nein, Soglub ist Wissenschaftler und er ist unser Kamerad. Wir dürfen ihn jetzt nicht aufgeben. Er muss freiwillig zu uns zurückkommen. Hallo. So. Hörst du mich? Hallo, Soglub. Hörst du mich? Ja. Ich höre dich, Ak-Arsu. Aber ich werde nicht antworten. Ihr könnt mich nicht herausholen. Ich habe die Schließautomatik zerstört. Ich komme heraus, wann ich will. Sie wollten mich umbringen, Lonysia und Tethys. Tethys und Lonysia. In 2 Wochen werden sie verhungert sein. In 1 Woche vielleicht. Doch ich komme durch. Für mich werden die Lebensmittel ausreichen. Hörst du mich? Soglub! Soglub! Soglub! Was ist Ak-Arsu? Halt ihn, Tethys! Höre, Tethys. Das Funkgerät meldet sich. Eine Nachricht für uns. Die Erde! Sierra ruft Meridian! Sierra ruft Meridian! Suchen euch! Die Sierra hat den Rückflug unterbrochen. Ak-Arsu, hörst du? Sierra ruft Meridian! Gebt Peilzeichen! Warum meldet ihr euch nicht? Sierra ruft Meridian! Sie sind in unserer Nähe. Wir sind gerettet. Ak-Arsu, hörst du? Wir sind gerettet. Ihr werdet leben, Freunde. Ihr seid gerettet. Auch du wirst die Erde wiedersehen, Ak-Arsu. Nein, Nysia. Mit mir geht es zu Ende. Aber ihr dürft Soglub nicht aufgeben. Wir haben unsere Aufgabe nicht gelöst. Wenn ihr ihn aufgibt... Hört ihr? Wir versprechen es dir, Ak-Arsu. Tethys, schnell, hilf mir! Die Strahlung im Reaktor. Sie war zu stark. Nysia. Tethys. Seid tapfer. Wir müssen ihn am Leben halten, bis die Sierra eintrifft. Er ist tot. Tethys. Er ist tot. Ich werde auf der Erde landen mit 3 Toten an Bord. Man wird Fragen stellen. Ich habe Zeit genug, mir eine Antwort auszudenken. 6 Jahre Zeit. Niemand wird mir etwas beweisen können. Niemand. Ich allein weiß, was ich getan habe. Aber ich weiß es. Und ich werde nicht aufhören, es zu wissen. Mein Leben lang werde ich wissen, dass meine Kameraden gestorben sind, weil ich feige war. Wir müssen Soglub herausholen. Ich glaube nicht, dass er freiwillig öffnen wird. Wir müssen es erreichen. Hier bin ich. Ich habe die Nerven verloren. Was sieht er mich denn so an? Vergesst es. Es ist schon vergessen. Wir sind froh, dass du wieder da bist. Ak-Arsu. Was ist mit Ak-Arsu? Ak-Arsu ist tot. Sierra Meridian. Was ist das? Peilzeichen sind in eurer Nähe. Die Rettung. Unsere Rettung. Die Rettung. Wir brachten Sierra an Meridian, ein utopisches Hörspiel von Carlos Rasch und der Mitarbeit von Heiner Müller. Die Personen und ihre Darsteller waren Lonysia, Irma Münch, Soglub, Günter Haag, Tethys, Dieter Wien, Ak-Arsu, Eberhard Mellis, Musik Herbert Höpfner, Schnitt Christa Weißbach, Ton Hans Wirth, Regieassistenz Manfred Teubert, Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1964. Im Kinderfunk heute Abend wird der MDR-Kinderchor zu Gast sein in Figarinos Fahrradladen zum Treffpunkt 18.05 Uhr. Räuber sein, ja, das wäre fein. So manch einer träumt vielleicht davon, mal als raubeiniger Haudegen über zitternde Kaufleute herzufallen, sich einfach zu nehmen, was man haben will, ganz ohne Bitteschön und Danke sehr. Ausgerechnet für Luderando, dem Helden unseres nächsten Hörspiels, ist das allerdings überhaupt nicht das Richtige. Aber als er zu seinem sterbenden Vater eilt, verspricht er: Ich werde euch ein gehorsamer Sohn sein. Ich schwöre bei allem auf der Welt, dass ich eure Arbeit zu eurem Ruhme fortsetzen werde, willig und höflich gegen jedermann. Ach, du erfüllst mir einen Herzenswunsch. Ich weiß nur nicht, wie weit du es mit Höflichkeit bringen wirst. Passt irgendwie nicht zu unserem Handwerk. Was, teurer Vater, ist denn euer Handwerk? Die Räuberei! Aber Vater, ich, ein Räuber! Vater! Er ist tot. Alle Straßen von Chronow nach Kostelec gehören jetzt dir. Ach, Papa, es gibt doch so schöne Handwerke. An die Arbeit. Du hast einen Schwur geleistet, Luderando. Ein großer Räuber bin ich jetzt und muss zu essen holen. Man hat gegeben mir ein Pferd und Degen samt Pistolen. Nehmt euch in Acht, jetzt komme ich und bin ganz sicher, fürchterlich. Musik Bald spricht das ganze Land von mir, vom Räuber aus den Bergen. Was ich euch raub, ihr findet's nicht, nicht mal des Königs Schergen. Nehmt euch in Acht, jetzt komme ich und bin ganz sicher, fürchterlich. Das ist mein erster Streich. Jetzt oder nie. Halt! Brauner! Ich bitte um Vergebung. Womit kann ich dienen, junger Herr? Bonjour. Ich hoffe, nicht zu stören. Aber woher denn? Ich wäre unsagbar traurig, wenn ihr von mir erschrecken würdet. Der höfliche Räuber Luderando, ob jener mit seiner unverbesserlichen Höflichkeit den Reisenden Hab und Gut abknöpfen wird, ist am kommenden Sonntag zu hören, wie gewohnt, ab 8:05 Uhr hier bei Figaro.